Nachtwey. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, hallo. Es geht sich um Folgendes. Und zwar, Sie sind doch der Wohnungsverwalter von diesem gelben Haus. Ja. Sie haben doch diesen riesen Strauch bei Ihnen da vor der Dings stehen. Ja, worauf wollen Sie hinaus? Hallo? Entschuldigung. Und zwar war da ein Vogelnest oder ist ein Vogelnest da drin bei Ihnen? Ja. Hallo? Hallo? Ja. So. Das ist ein Vogelnest. Ja, das macht ja nichts. Das hört ja niemanden. Oh, Entschuldigung. Hallo. Gesundheit. Sind Sie noch dran? So, jetzt. Hallo? Entschuldigung. Jetzt habe ich diese Eier mitgenommen. Wie, Sie haben Eier mitgenommen? Ich habe die Eier aus dem Vogelnest mitgenommen. Und jetzt hatte ich mir da heute Morgen so ein Omelette draus gemacht. Ne? Haben Sie sie noch alle? Bitte? Sie sind an den Strauch gegangen und haben aus dem Vogelnest Eier rausgeholt und... Und zwar habe ich, seitdem ich das Omelette gegessen habe, ganz schlimme Bauchweh. Entschuldigung. Sie haben nicht... Die Frage ist, wie mir das jetzt regulieren. Soll ich da einfach mal was auf das Fax legen? Haben Sie noch was übrig von dem Omelette oder was wollen Sie da drauflegen? Nein, ich habe ja jetzt Magenprobleme und jetzt müssen wir uns da ja irgendwie einigen. Verstehen Sie, ich will das ja ohne Anwalt ablaufen lassen. Wie jetzt? Ja, das ist doch Ihr Grundstück. Ja. Ja. Ja, aber Sie sind doch da rechtswidrig auf das Grundstück gegangen und haben, also ich glaube das ja sowieso nicht, aber Sie haben da Eier aus dem Strauch, aus dem Vogelnest rausgenommen, daraus ein Omelette gebraten und haben jetzt Magenprobleme. Ja. Warten Sie mal gerade, ich habe hier noch einen Anruf auf der anderen Leitung. Ja, danke. Kann ich dich zurückrufen? Ja. Wer war das jetzt? Das geht Sie doch nichts an. Die Frage... Wie groß waren denn die Eier? Bitte? Wie groß die Eier waren? Ja, das waren so 3-4 so kleine Tauben-Ei-große Eier. Sehr schöne Geschichte. Dann bedanke ich mich für Ihren Anruf und Entschuldigung. Gut, Herr Panzer, ich bedanke mich bei Ihnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Guten Morgen bei der Deutschen, kann ich Ihnen helfen? Panzer, ich begrüße Sie. Grüße Sie auch. Es geht sich um Folgendes. Ich bin bei Ihnen Luftfahrzeugführer. Mhm. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich hier gestern auf dem Rosenmontagszug gefeiert habe. Ich habe ich habe eigentlich nicht richtig verstanden, was Sie meinen, wie ich Ihnen helfen kann. Dann erkläre ich Ihnen das mal kurz. Ja. Ich bin bei der Luftfahrzeugführer. Ja. War aber gestern an Rosenmontag feiern. Ja. So. Jetzt hätte ich normalerweise heute Morgen einen Flug gehabt. Ja. Hab gestern aber einen im Karneval kennengelernt, der als Bär verkleidet war. Mhm. Da haben wir die Kostüme getauscht. Das heißt, ich habe dem sein blödes Bärkostüm gekriegt und der hat meine Luftfahruniform gekriegt. Ja. Jetzt ist er heute Morgen betrunken zum Köln-Bonner Flughafen und wird wahrscheinlich die Maschine, der wird dann geflogen sein. Ich hab, von welchem Flughafen arbeiten Sie denn? Köln-Bonn. Dürfte ich Ihnen vielleicht die Nummer an Köln-Bonner Flughafen geben? Ja, aber da ist ja jetzt noch keiner. Verstehen Sie, ich will nur nicht, dass irgendein... Ich glaube, vom Beruf her war der Bäckerlehrling, ja? Mhm. Ich will halt nicht, dass jetzt ein Bäckerlehrling 128 Leute nach Mallorca fliegt. Ach so, so meinen Sie das. Hm. Verstehen Sie das Problem? Ja, ich verstehe Sie. Okay, dann... Wenn Sie einen kleinen Augenblick bitte warten. Ja, was passiert dann? Ich möchte mal kurz reinschauen und schaue ich mal von Köln nach Palma de Mallorca. Jetzt stellen Sie sich das vor, ein Bäckerlehrling mit 2,5 Promille fliegt 128 Leute nach Mallorca. Wie soll das enden? Ja, da haben Sie recht. Also da schaue ich mal sofort rein. Ja. Also um 6 Uhr ist eine Maschine gewesen, die ist gestartet. Die ist gestartet? Ja. Nach Palma? Ja. Ach, du liebe Zeit. Kann das sein? Ja, meine Maschine. Also, dass Sie angekommen sind, steht hier nicht. Verstehe, aber wenn ich jetzt... Sekunde mal. Ja, okay. Hallo? Wo seid ihr denn? Ach, du liebe Zeit. Pass auf, dann stell die Maschine da ab. Ja. Junger Mann? Ja, bitte? Die sind gelandet, aber auf Sylt. Auf Sylt? Ja. Ja, also dann haben sie ja nochmal Glück gehabt, dass ein Bäckerlehrling das geschafft hat. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Die Sanne. Hallo? Hallo? Wo kommst du denn her? Aus Köln. Oh, das ist zu weit. Ich suche eine Frau für meinen Sohn. Ja, aber das ist zu weit. Wäre doch kein Problem, es gibt ja Flugzeuge. Ja, es gibt Flugzeuge, natürlich. Wo kommst du denn her? Ich komme aus der Nürnberger Gegend. Das Problem ist, ich suche jetzt schon eine ganze Zeit jemanden für meinen Sohn. Wir sind finanziell sehr unabhängig, also Geld spielt überhaupt keine Rolle, aber ich krieg halt niemanden. Jetzt habe ich aus lauter Verzweiflung hier angerufen. Ich weiß nicht, suchst du für deinen Sohn oder auch für dich? Nee, für mich nicht. Ich habe ja eine Frau, die Hilde. Ich suche im Prinzip eine nette Frau für meinen Sohn. Der arbeitet halt sehr viel im Familienunternehmen und uns gehört Lego. Kennen Sie Lego? Ja, sehr gut sogar. Also meine Telefonnummer ist 09643 48091. Dann würde ich sagen, wenn Sie da Interesse hätten, würde ich Sie einfach mal, ich sag mal, zum Tee einladen. Dann würde ich Ihnen einen Helikopter schicken, der Sie abholt. Ja. Oder haben Sie Flugangst? Nee, ich habe keine Flugangst. Und wie sieht der aus? Mein Sohn? Ja, der ist so 1,95 groß, schlank, hat wohl eine Augenklappe. Dem ist irgendwie mal so ein Legostein von der Maschine in das Auge reingeflogen. Jetzt hat er eine Augenklappe. Mag Autos sehr. Hat wohl, dem fehlt die linke Hand. Dann hat er bei einem Auto... Unfall die linke Hand verloren, weil dem fehlt ein Ohr. Aha. Ja, ich muss ja mit den Menschen erst einmal reden. Ja, reden ist schwierig. Warum? Der hat bei einem Arbeitsunfall die Zunge verloren. Und ja, was müssen Sie noch wissen? Das reicht eigentlich. Kruse. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Spreche ich jetzt mit dem Leiter vom Heinrich-Heine-Institut? Ja, privat. So, es geht sich um Folgendes. Und zwar habe ich eine Heinrich-Heine-Büste gefunden. Ja. Dass mir zwei da eine Übergabe sozusagen inszenieren. Also bei uns im Haus, Sie wollen die dem Hause geben? Oder ja. wie soll ich das verstehen? Ja, geben im weitesten Sinne, ja. Ich glaube, ist das eine ganz kleine Büste von einem Heine, der die Beine übereinander schlägt? Nee, das ist ein ganz großer Kopf. Ein ganz großer Kopf? Ja. Ja, da muss man sich das mal angucken. Aber Sie können mal die Frau Dr. Roth im Heine-Institut anrufen. Also meine Mitarbeiterin, die sich mit den Büsten und Bildern und so weiter befasst und auskennt. Soll ich dir denn sagen, dass sie einen Scheck fertig machen soll? Ja, so, das müssen wir uns erst mal angucken. Wo fangen wir denn an zu verhandeln? Man muss das erst mal angucken. Ich kann doch gar nicht sagen, was das ist, verstehen Sie? Ja, der sagt so um die 10.000. Nein, ich sag überhaupt nichts. Soll ich das Ding denn gleich mit dem LKW direkt reinbringen? Ja, aber ich kann überhaupt keine Geldzusagen machen, bevor ich das gesehen habe. Warum? Ja, weil das Geld nicht da ist. Wir sind ja eine städtische Einrichtung. Das ist alles nicht so einfach. Da haben Sie doch Geld ohne Ende. Das glauben Sie. Geben Sie mir gerne was. Ich habe persönlich kein Geld ohne Ende. Im Gegenteil. Ich bin auch froh, wenn ich was kriege. Nee, das muss man ja erstmal gucken. Man muss mal schätzen, aus welchem Material das ist. Ist das Stein oder Bronze? Ist es überhaupt der Heine? Steht das drauf oder von wem ist das? Verstehen Sie? Das muss man sich ja angucken. Sekunde. Hilde, bring den Kopf mal rüber. Ja, bring mal her. Also Ihre Frau kann den durchaus alleine tragen. So, jetzt habe ich das Ding hier stehen. Ja. Das ist also ein Kopf von dem Heine mit einem Pfeifchen im Mund. Ja, ist eher ungewöhnlich, weil der Dichter gar nicht geraucht hat. Ja gut, vielleicht wusste man da nichts von. Ja, eben, gut. Hinten ist so eine Art Fochtsatz an dem Dings, ne? Ja. Und wenn ich da drauf drücke, fangen die Augen an zu leuchten rot. Ach, sowas. Das ist also eher so ein Scherzartikel, so ein bisschen. Nee, das ist Kunst. Ja. Passen da auf, wir machen das so, ich lade das Ding auf, ich bin in 10 Minuten bei der Frau Roth, Sie gucken, dass die 10.000 Euro... Nein, ich kann nicht über Telefon verhandeln, hören Sie mal. Weil Sie jetzt sind. Nein, ich kann das dreimal sein. Sie müssen uns das zeigen und wir müssen dann gucken, ob wir es überhaupt haben wollen. Passen Sie auf, jetzt habe ich nämlich noch einen ganz besonderen Anreiz. Ich habe nämlich jetzt mal Batterien reingemacht und passen Sie auf, was dann passiert. Können Sie es hören? Ja, ich kann es hören. Als wenn er im Grunde Radio hört oder was. Richtig. Leuchtaugen und Ohrenklappen. Lautsprecher. Prima. Und ja. Herr Kruse, dann reden Sie doch nochmal mit dem Bürgermeister von Düsseldorf, damit er ein paar Parkknöllchen Gelder für Sie... Ja, also, jo, tschüss. Tschö. Eure Döner. Hansa, Sisi Salam Jorum. Evet. Mesele şu, sizin bir döner dükkanınız var değil mi? Evet, ne istiyorsun ya? Ben sizi döneri getiriyorum. Euro Flash'tan mısın? Evet. Tamam, ne istiyorsun? Müşterim var, hadi. Etle nasıl getirecektim? Hangi et? Döner etiyle. Nasıl gidecek canım, etimiz var yeterli. Hayır, gerçek döner eti olmadığında birini onunla demediği soracaktım. Ne demek gerçek et değil? Evet, biz ufak bir dalavara çevirdik. Ne saçmalıyorsun sen? Ne demek dalavara çevirdik? Ya evet, sırdan bütün yaş dalafileri aldım ben. Bunun benim dönerle ne ilgisi var? Senin döner o filyan etinden. Ne demek fillerin etinden? Evet, filelentenden. Çünkü daha ucuz. Nasıl bir dalavara almak istedim. Ne? Bize ucuz fil eti mi sattın? Biz de bunu müşterilere yediriyoruz öyle mi? Evet. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Neden? Bize hasta fillerin etini satarsın ha? Manyak mısın sen hayvan? Evet Fildunari. İsmin ne senin? Panso. Dinle beni Panso. Seni burada görürsem senin ufak çükünü ızgaraya atayım da gör gününü eşek. Manyak biri var burada ya. Hayvan ol hayvan. Du kannst schon mal die Rollis holen. Stützenfiliale in Köln-Weidenfech, guten Tag. Hansa, ich begrüße Sie. Hallo. Ja. Hallo? Ja. Bin ich ein Stützen? Ja. Da geht es nicht um Folgendes. Da habe ich bei Ihnen ein Produkt gekauft. Mhm. Zum Mundgurgeln. Mhm, ja. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin noch dran. Zum Mundgurgeln. So, jetzt haben wir festgestellt, da ist ja Alkohol drin. Mhm. Und jetzt? Können Sie da einen rausschicken, der sich selber anguckt? Nee, können Sie nicht vorbeikommen? Ich kann kaum laufen. Oh. Hallo? Ja? Ja, da muss ich, kann ich mal Ihren Chef... Wissen Sie zufällig, wie das Mundwasser heißt? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das ganz leer gemacht. Ich habe doch einen Termin noch. Haben Sie die Flasche noch? Bitte? Haben Sie die Flasche noch? Die habe ich in den Innenhof reingeschmissen. Die haben sie in den Innenhof geschmissen? Ja. Ja, so weit. Was machen wir denn jetzt? Ich hab ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe doch noch einen Termin. Was für einen Termin haben Sie denn? Ich habe doch noch einen Termin mit dem Arzt gehabt. Aha. Und jetzt wollte ich mir die Zähne putzen. Mhm. Und da habe ich gegurgelt. Mhm. So, und dann hat das gut geschmeckt. Mhm. Und jetzt war im 0,0 nix die Flasche leer. Ja, so weit. Und dann habe ich die zweite auch noch nachgekippt. Haben Sie direkt 2 Flaschen? Aber ist ja aber ganz wenig Alkohol ist ja da drin. Ja, aber ich bin ja empfindlich. Sie sind empfindlich. Ich bin empfindlich. Ja, und was machen wir denn jetzt? Wie werde ich denn jetzt wieder nüchtern? Wie Sie jetzt wieder nüchtern werden? Ja, bei Termin. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht, sondern am besten eine Stunde hinlegen und schlafen. Ja, aber ich habe einen Termin. Ja, wann haben Sie dann den Termin? Habe ich vergessen. Haben Sie vergessen? Ja, dann können Sie mir doch nicht sagen, Sie hätten einen Termin. Ja, aber ich habe da einen Termin. Ich bin da jetzt wegen Ihnen betrunken. Ja. Wie verbleiben wir denn jetzt? Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, ich muss mal eben überlegen. Ja, Moment, ja? Ja, Moment. Danke. Ja. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Ja, hallo? Hallo? Ja, was haben wir denn für ein Problem? Was machen Sie denn, wenn Sie einen Kopf haben? Essen Sie Rollmöpse. Bitte? Ich habe gehört, bei Rollmöpsen soll der Kopf hier weggehen. Und wie kriege ich denn jetzt die Rollmöpse her? Das kann ich auch nicht sagen. Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Ja, guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Und zwar habe ich eine Gitarre geschenkt gekriegt von meiner Frau. Ja. Die ist von Ihnen. Ja. So, jetzt komme ich da nicht weiter mit der Musik. Ich habe da, bin gerade dabei, ein Lied im Prinzip zu komponieren. Ja. Die Frage ist, ob Sie da einen rausschicken können. Einen rausschicken? Nee, das können wir sicher nicht. Was wollen Sie denn lernen? Sekunde bitte. Ja, okay. Hilde! Gib mir mal die Gitarre. Junger Mann. Ja? Kann ich Ihnen mal ganz kurz das vorspielen, wo das Problem ist? Ja, machen Sie mal, ja. Also, es geht, ich bin jetzt ein bisschen weiter vom Hörer weg. Ja, okay. Weil ich ja an der Gitarre sitze. Ja? Kiss me, my girl, kiss me fast. Kiss me, mein Herz rast. Take me, my girl, take me nice. Take me, du bist ein paar Jahre älter, ich weiß. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Sind Sie noch dran? Ja, ja, ich höre Sie. I have you for your emotion. Your emotion. Your emotion. So, und da häng ich. Jetzt kommen Sie nicht auf nichts, was sich reimt, auf Emotion, oder? Richtig, genau. Das ist Ihr Problem. Das ist ja nicht so richtig gitarrenbezogen. Weil ich singe halt immer, also das verrückte Neue, was ich mache... Ja? Wo ich halt auch zum Grand Prix mit will, beim nächsten Mal, ist halt immer was Englisches, ja? Und dann was Deutsches. Ja? Ne? Deshalb habe ich ja am Anfang Kiss Me Fast, mein Herz rast. Ja, das habe ich gehört, ja. My Girl Take Me Nice, ein paar Jahre älter, ich weiß. Ich weiß, es ist aber gut, dass Sie auf Ich weiß gekommen sind als Reim, ne? Richtig, pass auf, und jetzt kommt der Knackpunkt. I have for you emotion, your emotion, your emotion. Ja, und wenn Sie das einfach als Endlosschleife singen, so wie Sie das jetzt machen, wie ein Plattenspieler, dessen Nadel hängt. Wie lang ist denn endlos? Boah, 5-6 Mal so, würde ich sagen. 5-6 Minuten? Nee, nicht Minuten, dann werden Sie alt. Nein, mal, 5-6 Mal. Emotions, Emotions, Emotions. Haben Sie denn nichts Deutsches, was sich auf Emotions reimt? Emotions ist ein bisschen schlecht, ne? Show, Toschend, los. Schnell, nee, da fällt mir jetzt auch nichts. Ja, sehen Sie, Ihnen als Profi fällt ja schon nichts ein. Dann überlegen Sie sich, ja genau, machen Sie doch mal Englisch weiter. Ocean würde sich auf Emotion doch reimen. Dann ist aber das Geniale weg, ne? Nee, das ist gar nicht, das ist dann noch viel genialer, weil Sie haben erst 2 Zeilen Englisch und 2 Zeilen Deutsch danach. Ja, das kann natürlich sein. Na, dann nehmen Sie einfach Emotions und dann gibt's wieder Oceans. Your heart is like an ocean. Komme ich denn damit auch zum Grand Prix? Ja, da müssen Sie sich mal bewerben. Ich denke schon, das wird sicher klappen, ja. Ja. Sekunde. Hilde! Die Susaska ist duschen. Wer? Hilde ist in der Dusche? Ne, Entschuldigung, ich rede mit meiner Frau. Ja? Die Susaska ist in der Dusche. Die hat die Badelotion. Badelotion, ja, das wäre auch was, ne? Emotion und Badelotion. Das ist es. Ja, da sind Sie doch gut, ne? Ach, du liebe Zeit, da probieren wir mal ganz kurz aus. Also. Ja gut, können wir das jetzt... Eine Sekunde. Ja? I have you for emotion, your emotion. Die Badelotion. Ja. Mann, wir haben es. Dann drücke ich Ihnen die Daumen zum nächsten Grand Prix, ne? Alles Gute. Okay, danke. Tschö. Tschüss. Guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Na, bei der Auskunft. Es geht sich um Folgendes. Und zwar hätte ich gerne eine Rufnummer. Ja. Und zwar von den Klinsmann. Jetzt weiß ich wohl nicht, wo in welcher Stadt ich Lieder nachgucken lassen dürfen könnte. Und was ist das, eine Firma oder... Nee, eine Einzelperson. Ach so, wie ist denn der Vorname? Mensch, wie heißt der noch? Jürgen? Und den Ort wissen Sie nicht, wo der wohnt? Nee, leider nicht. War der nicht bisher in Amerika? Weiß ich nicht. Haben Sie das nicht verfolgt in der Presse? Kann ja nicht alles verfolgen, tut mir leid. Der Jürgen Klinsmann, der ist ja jetzt neuer Trainer. Ja, das weiß ich. Der war ja 5 Klassen unter mir damals in der Schule. Ja. Und das ist nämlich das Problem. Der hat im Prinzip, habe ich dem damals von mir Sportsachen geliehen, weil bei uns die 5. ausgefallen ist. Jetzt höre ich nach all den Jahren, dass der im Prinzip Trainer von den deutschen Nationalelf geworden ist. Ja, die würden, aber jetzt werden ihm ja die Sachen nicht mehr passen. Nee, das ist richtig, aber es kann ja sein, dass der dadurch auch Trainer geworden ist. Ach so, durch Ihre Sachen. Richtig, genau. Ach so. Ne? Das ist ja irgendwo einzusehen. ich will da jetzt gar nicht die Welle machen, sagen wir mal, pressemäßig. Aber das ist mir jetzt halt aufgefallen, weil ich gesehen habe, dass der Trainer ist. Hm. Das hätten Sie da auch so gemacht, oder? Weiß ich nicht. Bitte? Nach so vielen Jahren? Ja, das war immerhin eine Trainingshose und ein T-Shirt. Ja, wollten Sie das jetzt wieder haben, oder wie? Richtig, genau. Meinen Sie, das hat er noch? Wie viele Jahre ist denn das jetzt schon her? Ja, über 30. Na, sehen Sie. Na, da wird er jetzt nicht mal Ihre Trainingshose und T-Shirt haben. Meinen Sie nicht? Nee. Ja, da muss ich ja mit dem was tricksen. Warum? Ja, der kann ja nicht einfach meine Sportschuhe und meine Hose verhunzen. Oh, das war doch aber noch in der Schule. Ja, ja, gut. Na ja, jetzt sitzt er ja schon aus der Schule raus. Richtig, aber jetzt ist er ja Bundestrainer. Ja, das ja. Ne? Kann er Ihnen ja ein paar neue Schuhe und Trainingshose und T-Shirt zuschustern. Aha, genau darauf will ich hinaus. Ach so, Sie sind ja ein ganz Schlauer. Richtig, genau. Nee, dann hätte ich das auch so gemacht, ist richtig. Kann ich Sie denn als Zeugen aufrufen? Nee. Warum? Nee, weil ich das hier weiß ich ja nicht. Ich kann das ja nicht gesehen. Nein, aber Sie wissen ja, dass der meine Sachen hat. Nee, das weiß ich nicht. Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Ja, Sie können mir ja viel erzählen. Haben Sie denn noch nie ein Höschen verliehen? Nee, sowas macht man nicht. Warum? Nee, aber nicht mein Höschen. Garantiert nicht mein Höschen. Dieses rattenscharfe Vergnügen wird dir für nur 1,86 Euro pro Minute präsentiert. Ja, wer ist denn da? Hier ist der Paul. Hallo. Grüß dich, Paulchen. Wie geht's? Ja, gut. Und zwar habe ich ein Problem. Ja. Ich lese hier gerade die Leiden des jungen Werther. Ja. Jetzt komme ich da irgendwie nicht weiter auf der Seite 86. Ja, der schlagt mal was vor. Ja, ja gut, ich dachte, du schlägst mir was vor, weil ich habe ja angerufen. Ja, also was hättest du denn gern? Ein schönes Gespräch? Richtig, genau. Ne? Dass wir da mal ein schönes Gespräch führen. Und Sex natürlich auch. Bitte? Bist du angezogen? Bist du ausgezogen? Bitte? Bist du noch angezogen? Ja, sicher. Ich sitze am Schreibtisch. Wie hast du es denn gerne? Bitte? Streicheleinheiten, ein schönes Vorspiel oder ein bisschen Französisch. Was hättest du gern? Nee, das ist komplett auf Deutsch, ne? Ich liebe auch keine harten Sachen, von wegen Peitschen oder Fesseln oder sowas. Ja. Das kommt für mich nicht in Frage. Ja, ich habe letztens Zorro gelesen. Und jetzt komme ich mal mit meiner Hand an dein bestes Stück. Wohin? An dein bestes Stück. An das Buch? Nein. An dein... Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Ich bin gerade ohnmächtig geworden. Ach, warum? Sie können mir doch nicht an die Buchse gehen. Ach. Ich glaube, wir telefonieren ein andermal. Nicht? Rufen Sie mich doch wieder mal an und ich lese mal auch mal ein schönes Buch und dann sprechen wir über dieses Buch, weil Sie mir ja, Sie sind ja belesen, da können Sie mir ja mal was erklären, ja? Ich glaube, das nächste Mal gehe ich lieber wieder in die Bücherei. Tschüss. Michael Bertram? Günther Jauche, guten Abend. Wer? Hier sitzt Paul und wir sind zwar erst bei 1000 Euro, aber schon geht's in Richtung Biologie und er hat Sie ja nicht umsonst dann hier als Telefonjoker angegeben. Seien Sie nicht beleidigt wegen der Frage, weil sie unterfordert. Ja, komm, ich lese mal gut, Günther. Hallo, Micha, hier ist Paul. Hör zu, wir haben eine Frage. Wie heißt das Stadium, in dem sich der Schmetterling vor seiner Verpuppung befindet? A. Raupe. B. Bagger. C. Larven. D. Tesafilm-Abroller. Das muss eine Verwechslung sein. Na, komm mal weiter hier, ich habe keine Zeit. Für Schmetterling? Was? Schmetterling. Nee, also Tesafilmabroller nicht. Wie Tesafilmabroller nicht? Nee, ja, oder ja was? Nein, die haben ja vor Schmetterling. Ein Larvenstadium. Larve bestimmt. Wie Larve bestimmt? D. Larven. Ja, Larve. Da sind sie so zusammengerollt. Wer ist zusammengerollt? Junge, konzentrier dich. Es geht hier um 1000 Euro. Der ist ja vorher in der Larve. Wer? Der Schmetterling. Wie, der Schmetterling ist vorher in der Larve? Ja, der ist ja vorher eine Larve. Ja, hier steht aber nur Larven. Ja, das ist dann die Mehrzahl. Was, Larven ist die Mehrzahl? Ja. Von was? Von Larve. Hier ist aber gefragt, wie ist das Stadium, in dem sich der Schmetterling, bevor er hier mit verpuppt sich der? Ja, das ist A, Raupe, B, Bagger? Das ist doch das Larvenstadium. Hier steht aber Larven. L-A-V-E-N. Ja, mit V, richtig. Junge Freundchen, wenn ich wegen dir die 1000 Euro hier nicht abgreife, ja, dann ist was los. Ich kenne sie doch gar nicht. Bitte? Ich kenne sie doch gar nicht. Wie, ich kenne sie doch gar nicht? Ja, ich kenne sie doch gar nicht. Ich ja, warum sagen sie denn hier falsche Sachen einfach vor? Ja, ich weiß doch nicht, dass... Sie geben mir jetzt mal Ihre Telefonnummer. Wenn ich hier nicht gewinne, krieg ich von Ihnen die 1000 Euro. Sie haben mich doch angerufen. Ja, aber dann müsste ich doch von Ihnen die 1000 Euro kriegen. Bitte? Wer sind Sie denn überhaupt? Panzer. Ja, ich kenne keinen Panzer. Ja, warum machst du denn hier fleißig mit? Ja, ich will Ihnen doch helfen. Ich will Ihnen doch helfen, aber ich kenne doch gar keinen, der so heißt. Wen? Ja... Ja, jetzt A, B, C oder D? Dann A. Was A? Raupe? Ja, Raupe. Ja, du hast doch eben gesagt Larven. Jetzt ist die Zeit doch... Ey, bitte? Das ist doch jetzt nicht echt, oder? Wie, ist doch nicht echt? Was für eine... Ja, da sind doch nur 30 Sekunden Zeit hier. Nein, wir haben ja hier Verlängerung. Wir sind hier in der Verlängerungsphase bei 1000 Euro. Nehmen Sie C. Larven? Ja. Ja, und was machen Sie? Nee, ich lege jetzt auf. Warum? Jörg Pilawa ruft noch an. Tschüss. Herr William, sind Sie es selber? Wie Uhr ist es denn? Um Gottes Willen, das ist ja mitten in der Nacht. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Robbie Williams. Hallo? Wer sind Sie? Hier ist Panzer. Und ich hab... Und hier ist William, Sie haben sich verwählt. Ich wollte Ihnen ja zum Geburtstag gratulieren. Sie haben ja heute... Ja gut, danke, aber ich kenne Sie doch nicht. Aber ich bin ja ein Fan von Ihnen. Ein was sind Sie? Ein Fan. Ich bin ein Fan von Ihnen. Ja, aber Herr um Gottes Willen, kennen wir uns denn? Ja, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Arbeiten wir? Waren Sie letztens auf der Vertreterversammlung? Nein, ich habe alle Ihre CDs. Und was reden Sie? Können wir bei der Gelegenheit vielleicht mal... Bräuchten Sie noch einen Mann für Ihre Auftritte? Ich hätte da ein bisschen Zeit noch. Was für Auftritte? Wenn Sie Auftritte machen. Ich trete doch nirgendwo auf. Ich könnte Sie zum Beispiel vertreten, wenn Ihre Stimme mal versagt. Ja, ich kenne alle Ihre Texte. Und was reden Sie? I will want and feel, remember... Da, ja, da, nee, da. Ich glaube, das hat keinen Zweck. Sie, I've been born and feel. Ruft jetzt nicht mehr an. Remember. Da, da, da, da, da. Ich habe keine Ahnung. Muss jetzt weiter schlafen. Ich muss morgen wieder aussehen. Wir könnten zum Beispiel im Duett singen. Ja, das I've been born and feel. Remember. Ist, wissen Sie, 2 Uhr. Ich habe doch gar keinen Geburtstag. Ja. Ich hab doch gar nicht. Ja, aber wir können ja trotzdem im Duett singen. I will want and feel. Sie können nicht. Remember. Ich muss morgen wieder rausziehen, das ist ja Sauerei, was Sie da machen. Also, mein lieber Herr Williams, ich glaube, Sie sind gar nicht so freundlich, wie Sie immer auf DVD rüberkommen, ja? Um Gottes Willen. Ich habe Sie nur zum Geburtstag gratulieren wollen. Ja, was glauben Sie denn, mit wem Sie da reden? I will want and feel... Hört mit dem Schmarrn auf! Remember... Es ist mitten in der Nacht, ich muss morgen früh raus. Ich habe hier Ihren Tourkalender. Sie müssen gar nicht morgen früh raus. Es ist keine Tour. Sie müssen gar nicht raus. Auch nicht mit Ihnen. Wo haben Sie die Nummer her? Sie müssen gar nicht raus morgen früh, Herr Williams. Da haben Sie sich vertan. Da sehen Sie mal. Sie haben einen falschen Assistenten. Wir haben morgen Termine. Aber morgen... Hören Sie zu. Was denn? Vielleicht hat einer von meinen blöden Kollegen da sich einen blöden Scherz erlaubt. Lass uns jetzt gut sein. Machen Sie jetzt nicht mehr da Ihre I don't wanna be. Ich habe keinen Geburtstag. Sie haben sich effektiv verwählt. Da kann man nichts machen. Rufen Sie doch weiter. Haben Sie einen Friseur? Ja. Ja, dann rufen Sie den doch an. Seniorenresidenz. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Hallo. Es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich an im Auftrag meiner Schwiegermutter. Und ich würde im Prinzip Ihnen gleich gerne die Elvira vorbeischicken. Ja, es ist keiner mehr vom Hause da. ich komme gleich mit meinem Sohn rein. Nee, ich kann nicht eins drüber reden mit Ihnen. Bitte? Ich habe keine Befugnis damit. Womit? Ich muss ja Wachmann. Ja, Sekunde, da kommt gerade meine Frau. Hilde, ich habe den Mann dran, wir bringen die Elvira gleich hin. Und wem wollen Sie bringen? Die Elvira. Welche Elvira? Unsere Elvira. Wir können das alles nicht mehr mit der Pflege. Ja, und wie heißt die Elvira mit Nachnamen? Wie meinst du das? Mit Nachname. Wir haben die nur Elvira genannt. Wohnt die hier in der Seniorenresidenz? Nein, wir müssen die halt heute... Nein, können Sie nicht. Ich bin nicht dafür zu befugt. Genau. Ich habe keinen Schlüssel dafür, für die Wohnung. Ja, holen Sie uns denn am Tor ab oder wo treffen wir uns? Guter Mann, ich bin bloß Gast hier. Wer sind Sie? Ich bin bloß Gast. Herr Gast, passen Sie auf. Nein, ich bin Gast hier. Ich habe nichts zu entscheiden. Was wollen Sie denn entscheiden? Ich kann hier keinen aufnehmen. Wir haben die vor 22 Jahren mitgebracht, ja? Wer ist das, Elvira? Das ist unsere Galapagos-Elefantenschildkröte. Ach, die sind doch nicht im Tierheim hier. Bitte? Hier ist kein Tierheim. Die ist ja schon 152 Jahre alt. Ja, guter Mann, hier ist kein Tierheim. Dass wir die Ihnen reinbringen. Haben Sie denn für heute Abend Futter da? Sie sind doch hier verkehrt, junger Mann. Wo bin ich denn? In Seniorenresidenz. Ja gut, dann bin ich aber doch richtig. Nee, da sind Sie hier verkehrt. Sie wollen bestimmt ein Tierheim haben, wa? Nein, wir brauchen für die Elvira neues Zuhause. Ja? Ja, aber nicht hier. Wo denn? Im Tierheim müssen Sie anrufen. Ich bin ja Seniorenresidenz. Das ist ein für ältere Bürger ein Wohnheim. Ja gut, aber die ist doch 152. Nee. Wie nee? Ja, hier sicher. 152 Jahre. Die letzten 20 Jahre hat sie bei uns gelebt. Ja, ist ja richtig. Und jetzt richtig. Aber hier ist ja nicht kein Tierheim. Können Sie die denn mit nach Hause nehmen? Nee. Warum? Weil ich keinen Platz habe. Ja, aber Sie haben mir doch grünes Licht gegeben. Oh, scheiße. Guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Guten Tag. Bin ich jetzt bei den Waffen? Ja. So, es geht sich um Folgendes. Und zwar, heute Nacht ist ja Silvester. Ja. So, wir sind jetzt gerade hier mit meiner Frau, haben wir die Garage angebaut und haben da jetzt so eine Art Bombe gefunden. Ja. Bei der Ausschachtung. Ja. So, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir das an Silvester sozusagen das Ding hochgehen lassen wollen. Die Frage ist, mit was wir da drauf schießen. Sie wollen eine Bombe hochgehen lassen. Eine Bombe. Eine Bombe. Das ist kein großes Ding. Ich würde mal schätzen 20, 30 Kilo. Jetzt weiß ich aber nicht, wir sind ja keine Sprengstoffexperten, ja, wie man das Ding hochgehen lässt. Jetzt hatte meine Frau die Idee, mit einer normalen Waffe da drauf zu schießen. Also, da würde ich Ihnen mal Folgendes empfehlen. Rufen Sie mal bei der Polizei an. Und dann sollen die Bombe entsorgen. Die nehmen uns das Ding ja weg. Ja klar, ist aber sonst nicht rechtens. Ne? Nein, aber wir hatten ja normalerweise, hätte ich das auch getan, wenn ich das Ding jetzt im Juli gefunden hätte. Aber weil wir Silvester haben, haben wir gedacht, ja, wir brauchen keinen Böller kaufen. Ja. wir schießen auf den Zünder. Und, hallo? Ja, Sekunde, da kommt gerade meine Frau. Ja. Hilde, ich hab den Mann dran von den Waffen. Der meint auch auf den Zünder schießen. Ja, oder kann man auf den Zünder mit dem Hammer draufhauen? Was kann man? Auf den Zünder mit dem Hammer draufhauen. Ja, klar. Aber das machen Sie nur ein einziges Mal, machen Sie es halt nur, ne? Warum? Ja, Sag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Es geht sich darum, ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen. Ja. Können Sie da draußen was hinlegen? Was möchten Sie denn haben? Ich sage Ihnen kurz, worum es geht, ja? Ja. Ich bin von der Fallschirmsprungtruppe. Ja. Jetzt geht mein Schirm nicht auf. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg nach unten und ich habe da Ihren Bauernhof gesehen. Ja. Können Sie da was hinlegen, dass ich weich falle? Ja, Moment, Sie haben ja vielleicht ein Ding drauf, ne? Warum? Wissen Sie, wo ich bin? Wo sind Sie? Ja, ich bin hier halbwegs Köln. Ja, wie soll ich denn jetzt nach Torwelle kommen? Können Sie nicht eben zurückfahren? Von Köln bis nach Torwelle, wissen Sie, wie viel das sind? Das sind 35 Kilometer. Ja, bei mir ist voraussichtliche Aufschlagzeit in 10 Minuten. Ja, da sehen Sie zu, dass Sie gut heil ankommen. Das ist doch Ihr Grundstück. Ja, das... Das ist eine andere Sache. Hab ich Sie gefragt, Sie sollen da Abschied bringen? Nein, das nicht, aber Sie sind ja dafür verantwortlich. Engelbert? Bitte? Sind Sie Engelbert? Ob ich Engelbert bin? Ja. Nee, ich bin von der Flugsportgruppe, Eagle. Ja, das ist gut, dann melden Sie sich an dem Flughafen. Nein, ich bin ja schon abgesprungen. Ja, dann sehen Sie zu, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, dass Teil unten ankommt. Können Sie denn nicht irgendwie eine Matratze oder was hinlegen? Oder ein paar Strohballen? Hallo? sind Sie am Lachen? Ja, sicher doch. Ja, aber ich habe doch gleich einen Aufschlag. Ja, und da sehen Sie zu, Herr Panscher, dass Sie gut ankommen. Also Sie können nichts hinlegen. Herrlich. Ich kann doch nicht ohne Schirm bei Ihnen auf ein Grundstück knallen. Ja, das ist schon was anderes. Sehen Sie, Sie haben eben gesagt, Sie wären abgesprungen. Und jetzt auf einmal fällt Ihnen auf, dass Sie keinen Schirm haben. Richtig, genau. Richtig, Panscher. Das ist eine Lust hier, ehrlich. Also, schade, dass man mit Ihnen nicht länger reden kann. Sie meinen, weil ich gleich aufschlage? Genau das. Worauf kann ich mich denn am besten drauffallen lassen? Nebenan ist der Friedhof. Ich glaube, da sind Sie direkt gut aufgehoben. Guten Tag. Ja, stell dich nicht so. Ich telefoniere ja gerade. Ja. Hallo, guten Tag. Oh, Entschuldigung. Sind Sie schon dran? Ja. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Ja. Bin ich in der Buchhandlung? Ja. Es geht sich um Folgendes. Und zwar haben Sie auch so Lexikons. Ja. Und zwar haben wir hier einen offenen Bruch. Was heißt offenen Bruch? Mein Sohn beim Fußballspiel. Ja. Beim Fußball hat er einen offenen Bruch am Bein. Ja. Ja. Lass mir das mal durchgehen. Ja, dann müssen Sie mal Maat anrufen. Ich meine, ich bin ja, kann Ihnen da nicht helfen. Nein, aber Sie haben doch Lexikon. Nein, aber das geht auch viel zu... Ich habe nur allgemeine, keine medizinischen. Können Sie denn nicht einfach mal eins raussuchen und unter O nachgucken? Wirklich nicht. Das ist ein ganz normales Lexikon. Da müssen Sie einen Arzt fragen. Ja, aber den kann ich ja nicht anrufen. Das müssen Sie aber. Aber das kostet ja 10 Euro. Ich meine, wollen Sie mich verarschen? Entschuldigen Sie bitte. Ja. Wir haben so einen offenen Bruch und Sie wollen 10 Euro sparen. Ja, aber das geht doch nun wirklich nicht. Können Sie denn mal eben nachgucken? Ja, ich kann nicht danach sehen. Das ist, oder offenen Bruch, ich meine, das hilft Ihnen doch nicht weiter, Sie müssen zum Arzt. Ja, aber vielleicht, wenn Sie unter O nachgucken, steht da was drunter, wie man das behandelt im Regelfall. Das wäre sehr nett. Ja, jetzt reicht's aber. Danke. Ich habe nachgesehen, beziehungsweise, es kommt unter offenen Bruch kein Schlagwort nicht vor. Das nützt Ihnen auch gar nichts, Sie müssen zum Arzt gehen. Was kommt denn unter Bruch? Dass Sie einmal kurz unter Bruch nach... Danke. Wo hat er denn einen Bruch? Links. Achso, das ist das. Leistenbruch, das alles. Leistenbruch? Der weiß ja nicht, was er hat. Ich meine, das nützt Ihnen so nichts. Sie müssen zum Arzt. Was steht denn unter Bruch? Das geht jetzt in der ganzen... Das sind mehrere Seiten. Ich kann Ihnen das nicht alles vorlesen. Sie können herkommen und dann machen Sie eine Kopie davon. Ja? Ausnahmsweise. Bleiben Sie eine Sekunde, da kommt meine Frau. Hilde. Schnappt ihr mal den Bolle und dann fahrt ihr zu dem Mann mal hin in die Buchhandlung. Ja, aber wie gesagt, normalerweise nützt das überhaupt nichts. Das ist eigentlich Quatsch, was Sie da tun. Der Mann behandelt euch. Ja. Der behandelt uns nicht. Bitte? Also sind Sie doch ganz dicht. Aber Sie müssen zum Arzt gehen. Aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie... Sie haben doch eine Verantwortung gegenüber Ihrem Sohn. Aber das kostet ja 10 Euro. Nein, ich kriege jetzt auf. Das was ist ja nicht fassbar. Entschuldigen Sie bitte. Guten Tag. Wir sind gerade unterbrochen worden. Ja, ich habe aufgelegt, weil ich das nervig finde. Ich bin hier kein Arzt. Sie können gerne, kommen Sie das rauskopieren. Das erlaube ich auch nur im Ausnahmefall. Ja. Ich finde es unmöglich, Ihr Verhalten gegen Ihren Sohn. Ich meine, normalerweise habe ich ja gar keine Lust, mit Ihnen noch weiter zu reden. Ja, passen Sie auf. Den lassen Sie mal sein, ich habe jetzt keine Lust. Ja, eine Sekunde noch, lasse ich Sie auch in Ruhe. Passen Sie auf. Ja, das würde ich Ihnen noch raten. Ja, da kommt gerade meine Tochter rein. Ja. Können Sie mal eben unter Schädelbruch nachgucken? Der Schädelbruch, also sind Sie doch ganz dicht. Warum? Ich bin kein Arzt, ich bin doch hier Sie können doch herkommen, müssen Sie das nachsehen, aber es nützt doch nichts. Und wenn wir 10 Euro, ich meine, leihen sich irgendwo 10 Euro. Ja, tut mir leid, ja? Ah, okay. Und ich empfehle mir beim Ende das Gespräch, bitte. Tschüss. Guten Morgen, Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Hallo? Und zwar, wir haben ein Haustier, meine Frau und ich. Jetzt haben wir dem das Fell sozusagen abgezogen. Jetzt ist das aber nackt hier im Käfig. Wir brauchen ja das Ding wieder. Haben Sie gehört? Haben Sie das gehört? Sie wollen uns doch so ein bisschen veräppeln, ne? Bitte? Sie wollen uns nicht ein bisschen veräppeln? Nein, passen Sie auf, das ist mein Haustier. Das ist Ihr Haustier, ja. Unser Pixie. So, ja. Und dem haben wir das Fell abgezogen und bei Ihnen in die Reinigung gegeben. Ehrlich? Ja. Warum geben Sie nicht das ganze Tier ab? Ja, aber Sie können doch nicht mein Chinchilla in die Waschmaschine stecken. Was meinen Sie? Gerade die Chinchilla, die lieben das in der Reinigungsmaschine. Und manchmal, wenn Sie ein bisschen mehr zahlen, können wir auch die nächste Fahrt rückwärts machen. Bitte? Ja, ja. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ja, ich glaube auch. Komme ich jetzt ins Radio vielleicht? Nein, passen Sie doch auf. Ja, Gott, haben Sie Zeit, Leute zu veräppeln? Nein, ist doch ein Notfall. Notfall? Meine Frau... Kommen Sie mal hier, ich tritt Sie mal im Hintern. Ich krieg doch Ärger mit meiner Frau. Ach, Ihre Frau sitzt bestimmt ausgestopft auf dem Sofa, die reinigen wir auch mal. Nein, passen Sie auf. Ich passe auf, wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Ich gebe Ihnen mal kurz dieses Haustier. Ich halte das mal mein Telefon mal da dran. Ja. Das Haustier. Hey, das ist aber ein schönes Haustier. Ja. Haben Sie es gehört? Wir haben es gehört und wir sind wirklich alle hin und weg. Ja, aber jetzt ist das Tier ja nackt. Das Tier ist nackt, das macht doch nichts. Es ist doch Sommer, wir sitzen auch alle nackt hier. Ja, okay. Wie komme ich denn jetzt an meinen Pelz? Ich weiß nicht, wie Sie an Ihr Fell kommen. Ich weiß aber, dass ganz neue Chinchilla-Felle in Russland, glaube ich, ist heute in Russland Markt? Ja. Ja, heute ist in Russland Markt und da können Sie ihm noch ein zweites Fell kaufen, dann kann er wechseln. Können wir beide denn da was tricksen? Ob wir beide was tricksen können? Ich möchte Sie gerne mal sehen, dann trickse ich mit Ihnen ein. Hören Sie mal, ich lasse mich hier nicht auf den Arm nehmen. Nein, ich will Sie um Gottes Willen nicht auf den Arm nehmen. Legen Sie einfach ein schönes kleines Handtuch, ein Frotti-Handtuch über Ihre Chinchilla und wir reinigen das Fell, wenn es mir in die Hände kommt, natürlich express, ne? Tschö. Guten Einblick, schönen guten Tag, Petrovic. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, bitteschön, Herr Panzer. Es geht sich um Folgendes. Ja, Herr Panzer. Und zwar geht es darum, dass ich im Prinzip bei Ihnen vorspielen will. Was wollen Sie vorspielen? Ja, Sie sind noch ein Hotel. Ja. Ja, und ich mache im Prinzip so, ich habe eine Band, Paul Tallica. Ja. Also Sie sind doch bei uns falsch, Herr Panzer. Warum? Weil wir machen diese Spiele nicht, Vorspiele und Musik und so. Ja, ich würde dann im Prinzip bei Ihren Kunden am Zimmer klopfen. Nein, leider nicht. Das kann man nicht. Wir haben Stammgäste, Geschäftsleute. Ja. Und die sind morgens weg, die sind abends froh, wenn die im Bett kommen. Also tut mir leid, Herr Panzer, kann ich Ihnen nicht helfen. Soll ich die denn morgens dann mal wecken mit der Musik? Auch nicht. Passen Sie auf. Das ist eine kleine Hotel, Herr Panzer. Ja, passen Sie auf. Ich spiele das kurz. Nein, ich weiß, ich glaube Ihnen und ich glaube in Ihre Kunst. Es geht los. Herr Panzer. Eine Sekunde. Ja. Du bist dabei, Schermeinschaf, Schermeinschaf. Herr Panzer. Herr Panzer. Bitte? Also das ist nicht für unser Hotel geeignet, ganz ehrlich. Ist das denn Ihr Musikgeschmack? Das geht nicht um Musikgeschmack, es geht um unsere Gäste. Und die Gäste möchten nicht morgens früh oder abends belästigt werden, wenn die aus dem Bett wollen, die ihre Ruhe haben, richtig frühstücken. Ich habe aber, wenn es tut jetzt... Tut mir leid, Herr Panzer. Ja. Sie kann gerne kommen als Gast, aber als Musiker ist bei uns nicht geeignet. Ja. Ne? Ich habe nämlich auch, sagen wir mal, was speziell für Hotelgäste. Ja? Ja, aber nicht für unsere Gäste. Ich kenne meine Gäste seit 24 Jahren. Ja. Ich muss auch jetzt weitermachen. Ich habe hier voll Stress. Der Gast möchte gerne einen Ausschecken. Ja, ne? Pass auf. Ich spiele Ihnen kurz dieses Gastlied an. Nee, ich habe keine Zeit dafür, Herr Panzer. Du bist okay, mein Herr Panzer. Gast, mein Gast. Mein Gast auf weichen Federn. Herr Panzer, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ne? Ist das denn so ein bisschen mehr in Ihre Richtung, dass ich sage, dann komme ich heute Abend einfach mal mit der Band vorbei? Um Gottes Willen, Herr Panzer, machen Sie das nicht, sonst wird es Ärger geben hier. Dann sehen wir uns heute Abend. Überhaupt nicht, bitte. Ich mache keine Tür für die fremde Leute. Nein, dann spielen wir draußen vor der Tür. Überhaupt nicht, bitte. Draußen vor der Türe. Herr Panzer, ich habe keine Zeit für Sie. Wartet ein Gast. Wartet ein Gast. Herr Panzer. Klopft an die Türe. Um Gottes Willen. Und? Was sagen Sie? Dankeschön für Ihr Angebot, aber für uns kommt das nicht in Frage. Ich meine, ich habe mich richtig ausgedrückt. Ne? Betrifft das denn die ersten zwei Stücke? Alle. Ich muss auch richtig verstehen, sonst gibt es nämlich Wind von vorn. Neubert. Panzer, ich begrüße Sie. Bin ich bei der Berufsschule? Ja, wie kommen Sie denn hier auf mein Apparat? Es geht sich um Folgendes. Ich rufe im Prinzip an wegen dieser Geschichte Brot und Schule. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Ich gründe eine Gladiatorenschule. Ja, Panzer, aber ich glaube, da müssen Sie irgendwie hier Stuntmans anrufen oder so. Da sind wir doch nicht für zuständig. Nein, ich will ja im Prinzip für diese Brot und Spiele Leute, also Schüler von Ihnen ausbilden zu Gladiatoren, weil die ja eh keine Zukunft bei Ihnen haben. Ich weiß ja nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Also unsere Schüler haben alle eine Zukunft. Die werden Gerüstbauer, ja, und die stehen in zwei Jahren alle in Lohn und Brot. Nein, das sagen Sie ja. Ich kann Ihnen auch da ein bisschen Geld locker machen für Sie, ja, nee. wenn Sie mir da ein paar Schüler überstellen. Also ich muss Ihnen sagen, das Ansinnen, das finde ich alles ja lieb und schön, aber ich glaube, Sie haben da vollkommen falsche Vorstellungen, was hier unsere Schule leistet. Und ich glaube, ich bin auch vollkommen der falsche Ansprechpartner. Und wenn Sie jetzt gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wollen mir auch noch Geld irgendwie anbieten, da ist ja Bestechung. Ne? Da kann ich sowieso nicht machen. Ich glaube, Sie haben sich da ein bisschen vertan. Ja? Nein, passen Sie auf. Ich will das ja nur so haben, dass wir mit Leuten, die keine Zukunft haben, dass wir die gegeneinander antreten lassen, dass die sich kloppen und... Es ist überhaupt nicht so, dass die hier keine Zukunft haben. Ich weiß überhaupt nicht, wie Sie auf sowas kommen. Ja? Nein. Da rufen Sie bis an der Hauptschule an, denn die haben noch keinen Ausbildungsplatz. Aber alle, die hier sind, die haben ja einen Ausbildungsplatz. Ja, gut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die fertig werden, ne? Ja, also dankeschön. Aber ich glaube, das Gespräch nimmt jetzt eine Richtung, da brauchen wir jetzt nicht weiter... Nein, es ist ja aber so, ich brauche aber ja junge Gladiatoren. Die kriegen einen Dreizack in die Hand gedrückt und dann sollen die sich ein bisschen kloppen und andere gucken zu. Ja, wissen Sie was, dann gehen Sie mal hier, fahren Sie mal hier in Dortmunder Norden, fahren Sie da mal auf den Markt, auf dem Dortmunder Nordmarkt, und da sprechen Sie mal ein paar Leute an, die da vielleicht so aussehen. Die brauchen Sie auch gar nicht mehr auszubilden, ja? Die haben genug drauf, so in Zweikämpfen. Sprechen Sie die doch direkt an auf die Straße. Ja, ja, aber ich lassen Sie uns bitte jetzt da raus. Ich hab ja, ich also hab, für mich ist das Gespräch jetzt auch beendet. Ich hab ja schon, das Problem ist, ich hab ja schon Schüler von Ihnen angesprochen auf dem Schulhof. Wie bitte? Und die haben auch eingewilligt. Wann waren Sie denn da? Und die haben da doch eingewilligt. Wann waren Sie denn da? Ja, kurz vor den Ferien. Und die sind teilweise auch drauf eingegangen, ne? Jetzt weiß ich natürlich, aber das muss ja unter uns bleiben. Weil entschuldigen Sie mal, also Sie haben vor den Ferien haben Sie uns ein paar Schüler hier gefragt, ob die das nicht machen wollen. Die haben in den Ferien, habe ich denen schon beigebracht, wie man mit einem Dreizack und mit einem Netz umgeht. Wer ist denn das? Nee, das ist Datenschutz. Ja, und Datenschutz hin oder her, aber ich meine, wir sind die Berufsschule und wenn die Schüler was anderes machen, außer in ihrem Betrieb, in ihrem Ausbildungsbetrieb zu sein, dann müssen wir das auch wissen, ne? Mann, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, das ist Ihr Anliegen, das ist Hanebüchen, da kann ich mir nicht vorstellen, was Sie mir da erzählen. Ja, aber ich hätte ja in der Zwischenzeit schon wieder längst welche ausbilden können, wo wir hier reden, mit dem Schwer. Ja, und ich habe Ihnen gesagt, wo Sie Leute finden. Und wenn ich dahinter komme, ich werde jetzt mich mal sofort mit dem Abteilungsleiter nochmal in Verbindung setzen, wenn ich dahinter komme, dass da wirklich irgendwelche Leute angesprochen worden sind, dann können Sie sich mit den Konsequenzen vertraut machen. Da kann ich Ihnen jetzt schon flüstern. Da wünsche ich euch auch, ne? Hallo? Schmitz. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Ja. Und zwar, Sie haben doch diese Frittenbude oder diesen Kiosk. Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Ich bin Wissenschaftler. Ja. Und ich habe mich, ich bin jetzt quasi da wieder. Ja, und was? Und zwar, ich bin Wissenschaftler und ich habe mich selber am 1.1.1933 eingefroren. Ja, sicher, klar, natürlich. So, und jetzt, Und quasi jetzt, 70 Jahre später, bin ich aufgewacht. Und ich wollte jetzt quasi... Was? Hallo? Wie war das da? Ja, ich, bitte. Und zwar wollte ich jetzt Unterlagen holen aus meinem alten Büro. Und jetzt komme ich dahin und jetzt steht da Ihre Frittenbude. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, ob wir da das Fundament mal aufreichen oder haben wie... Haben Sie vielleicht... Guter Mann, vielleicht haben Sie einen Firmenriss noch von gestern Abend. Bitte? Haben Sie vielleicht noch einen Firmenriss von Silvester? Jetzt haben Sie ein bisschen viel gefeiert, oder? Nein, und passen Sie auf. Wir haben jetzt, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, hier rum zu erzählen. Es geht sich darum, wie ich an meine Unterlagen komme, die unter Ihrem Fundament liegen. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ja. Sie haben sich eingefroren. Richtig. Jetzt quasi ist der Strom weg, oder was ist passiert? Nein, ich hatte das damals programmiert auf eigentlich nur 7 Stunden und dann habe ich aber aus Versehen eingegeben 70 Jahre. Dann haben Sie jetzt blöd geguckt, dass Sie eben aufgestanden sind, wa? Richtig, genau. Ja. Jetzt ist an der Stelle, wo mein Büro war, ist Ihre blöde Frittenbude. Ja, das ist Familienbetrieb, das steht aber jetzt schon ein bisschen länger her, ne? Ich weiß nicht, was da abgelaufen ist in der Zeit. Wo waren Sie denn jetzt? In einem Sarkophag gelegen. Das war ja alles hochgeheim. Das wusste ja gar keiner außer aber mir. Wo war der denn? Der war in einer Scheune, etwas außerhalb. Ja, pass auf. Ja. Ich würde mal sagen, Folgendes, du packst dich jetzt noch in der Sarkophag rein. Ja. Ne? Programmierst du uns die Uhr ob 30 Jahre, dann schrieb ich mit dem Enkel, schrieb ich dann einen Zettel und dann soll er dich anrufen. Ich habe ja ganz andere Probleme, ne? Ich habe ja einen Sohn, den Bolle, und ich weiß nicht, ob ich da irgendwas an der Erziehung falsch gemacht habe, aber irgendwas läuft da nicht so rund, ne? Der ist 34, der kommt jetzt in das dritte Lehrjahr und der ist gut. Also da muss man sagen, das ist einer von den Besten. Ne? Also die sind so dritt und der ist richtig fit. So, und jetzt will der heiraten. Ne? Und mit Heirat, da kann man ja geteilter Meinung sein. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, Mensch, heiraten, das ist so, das brauchst du genauso wie einen Sandkasten in der Wüste Gobi. Und wieder andere sagen, Mensch, es gibt Männer, für die ist das einfach überlebensnotwendig, ne? Weil die alleine gar nicht klarkommen. So. Und mein Sohn, das hat er nicht von mir. Und mein Sohn ist so einer, ne? dem kannst du 5-mal erklären, dass Spiegelei nicht von flachen Hühnern kommt. So, auf jeden Fall ist der schwer verliebt. Und zwar in die Lulu. Und die Lulu liebt ihn auch. Wir haben die Lulu im Januar im Katalog ausgesucht. Wir waren dann auch 2-mal drüben in Thailand und haben die halt nach hier geholt. So, und die liebt ihn wirklich. Und da kann man ja froh sein, dass es heutzutage sowas noch gibt. Ne? Ich sag dem Jungen, sag ja, bevor die wieder nüchtern wird. Und die Lulu, die ist begeisterte Bungee-Jumperin. Ne? Kennt diesen Sport, ne? Da kriegst du eine alte rostige Kette um das Fußgelenk und springst irgendwo vom Hochhaus und hoffst halt, dass du alles richtig berechnet hast. Und das kann man auch mit dem Gummi machen. Ich meine, am Aufschlag selber ändert das nichts mehr. So, und jetzt habe ich gedacht, die müssten eigentlich im Kölner Dom heiraten. Ne? Das ist ja genau das Richtige. Dass die, sagen wir mal, von so einem Helikopter aus durch das Kuppeldach vom Kölner Dom bis vor den Altar sich die Ringe anstecken und dann wieder weg. Das dauert knapp 5 Sekunden, da brauchst du auch keine Sau einladen. Da hast du schon was gespart. Das große Problem, was ich habe, wie kommen die durch das Dach? Und ich kenne einen Dachdecker. Ist der hier? Nee, wa? Ich kenne einen Dachdeckermeister Benneter. Und ich will jetzt, bevor ich euch wieder in Ruhe lasse, weil ich muss ja wieder zurück in die Südstadt, und zwar vor 9 morgen früh, werde ich ihn jetzt mal versuchen anzurufen. Man muss zur Erklärung sagen, der Mann mag mich. der kann das nicht so gut zeigen. Ne? Aber vielleicht haben wir ja Glück. Das ist ein lieber Kerl. Alte Schule. Sauna hier, Bolo. Ich denke, das ist eine Sauna. Werden ja alles hier drin stauen. Veneta. Panzer, ich begrüße Sie. Wer ist da? Hier ist Panzer. Panzer, ja, hier ist Eidechse. Leck mich am Arsch. Da sind wir gerade unterbrochen worden. Veneta. Ja, noch immer ich. Und so, Freund der Nacht, du hast genau 5 Sekunden, dir zu sagen, was du willst. Ich bin ja am Einpacken. Es geht sich um Folgendes. Und zwar will mein Sohn Bolle im Kölner Dom heiraten. Ach, und im Kölner Dom heiraten. Da heiraten nur Milovic und Antwerpen. Doch nicht so Arschlöcher, wie du das bist. Nein, der will die Lulu heiraten und die ist Bungi-Jumperin. Was? Ja, die wollen im Prinzip durch das Kuppeldach vom Kölner Dom. Hast du einen Kamillendampf, was gesoffen? Das musst du nur inhalieren. Du hast das gesoffen, oder? Ja, was meinen Sie? Ja, was willst du von mir? Ich bin hier am Arbeiten. Ich muss sehen, dass die Sache hier alles vom Dach runterkommt. Und du dämisches Arschloch erzählst mir hier irgendwas von Lulu, die Bungee-Jumping macht. Ja, die wollen im Prinzip vom Hubschrauber aus durch das Kuppeldach. Wie durch den Kölner Dom? Ja, vom Hubschrauber aus. Sag mal, hast du Insektenspray oder irgendwas genommen? Mann! Passen Sie auf, Sie können doch da vielleicht einfach was weglassen. Was soll ich denn da weglassen? Ja, irgendwie ein paar Dachziegel oder eine Mutter Gottes oder was. Kannst mir ja mal dein dämisches kannst du mir ja mal leihen, dann schwinge ich mich da wie Onkel Tarzan durch den Kölner Dom und werf die Dachpfannen einfach oben auf das Dach. Da können wir uns ja vielleicht drauf einigen, da kriegst du noch Taschengeld von mir und dann bringst du mich noch im Friedhof, du blöder Hund. Wenn... Irgendwas stimmt mit der Leitung nicht. Du stellst das da jetzt so an der Tür. Ja, was lust du mich so blöd an? Dann bring es doch runter. Mit der Löffel alleine rum. Veneta. Ja, ich bin's nochmal. Was willst du von mir? Wir sind gerade unterbrochen worden. Wie, was unterbrochen worden? Was willst du von mir? Wir sind nicht unterbrochen worden. Du musst einfach die Fresse aufmachen und sagen, was du von mir willst. So, Herr Benetta. Und zwar will mein Sohn die Lulu heiraten. Dann ist mir scheiße, ja. Ich hab noch was vergessen. Mache, ja? Wir sind gerade unterbrochen worden. Ja, unterbrochen worden. Wenn ich mit dir fertig bin, dann guckst du auf dein Erbrochenes, du Arschloch. Seht ihr, Freunde, und das passiert mir jeden Tag. Ja, die Leute sind halt so, ne? Es ist halt auch nicht mehr so einfach. Ich muss jetzt wieder mich auf die Socken machen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich glaube, ich fahre das Stück mit der Deutschen Bahn. Weil mittlerweile ist es in Köln ja so, das ist das erste Mal in der Geschichte der Deutschen Bahn, wo die mithalten können, zeitlich. Ne? Und normalerweise wisst ihr ja, mit der Deutschen Bahn, da wollten sich ja Leute schon umbringen. Die haben sich auf die Schienen gelegt. Die sind verhungert. Macht es gut. Tschüss, Freunde.